König Ödipus, dritte Hauptszene. Jokaste, geleitet von Dienerinnen, welche Opfergaben tragen. Der Chor. Jokaste, ich will, o edle Männer, zu den Tempeln der Götter hier mit diesen Spezereien und Kränzen gehen, denn es versank Ödipus in einem Meer von Kummer, weil er nicht, wie's einem klugen Manne ziemt, das Neue nach dem bekannten Alten deuten will. Nein, jedem Schrecken willig Ohr verleiht. Was ich ihm auch gesagt, es fruchtet nicht. Sie ist während dieser Worte zu dem Altar auf der Orchestra herniedergestiegen und legt ihre Opfergaben auf demselben nieder. Drum nah ich dir, Apollon, als dem Nächsten und flehe dich, aus diesem Drangsal uns zu lösen, denn wir zagen, zittern alle, da wir erblicken, wie entsetzen ihn, den Steuermann des Schiffs ergriffen hat. Ein Bote, Jokaste, der Chor. Bote, kann ich von euch, ihr Guten, wohl erfahren, wo der Palast des Königes Ödipus? Und wisst ihr, wo der König selber weilt? Chorführer, dies hier ist sein Palast, und er ist drin, und vor dir steht die Mutter seiner Kinder. Bote, sie sei beglückt und immerdar umringt von Glücklichen, wenn sie die rechte, echte Gemahlin des Ödipus. Jokaste, so auch du für deinen holden Gruß, doch sage, Freund, weshalb du kamst. Bote, ich bringe Heil dem Hause und deinem Gatten, Herrin. Jokaste, was, woher? Bote, mich sendet Korinthos, was ich verkünde, wird dich erfreuen, gewiß, doch auch vielleicht bekümmern. Jokaste, und wie heißt das Wort, wie kann's so zwiefach wirken? Bote, wisse, dass ihn Korinth zum Könige erheben will, so hieß es. Jokaste, wie? Herrscht der greise Polybos nicht mehr? Bote, nicht mehr, da ihn der Tod umschlungen hält. Jokaste, was sagst du? Tod ist Polybos? Bote, so wahr ich lebe. Jokaste, Mädchen, geh zum König, geh und sag ihm, was du hörtest. Göttersprüche, was wird aus euch? Vor diesem Manne floh Ödipus einst mit Zittern, um an ihm zum Mörder nicht zu werden, und nun sank er hin, gefällt vom Schicksal, nicht von ihm. Ödipus, Jokaste, der Bote, der Chor. Ödipus, weshalb, geliebtes Weib, hast du nach mir geschickt? Jokaste, vernimm, was dieser Mann dir sagt, und sieh dann selbst, wohin, wie weit es kam, mit diesen heiligen Orakelsprüchen. Ödipus, wer ist der Mann? Was bringt er? Jokaste, es ist ein Bote aus Korinthos. Dein Vater, Polybos, ist tot. Ödipus, was sagst du? Rede selber, Freund. Bote, wenn ich denn dies zuerst verkünden soll, so wisse, Ja, er ging den Weg des Todes. Ödipus, starb er durch Krankheit oder Meuchelmord? Bote, ein greiser Leib wird leicht durch jeden Stoß dahingestreckt. Ödipus, so starb durch eine Krankheit der Arme? Bote, und durch seiner Jahre Zahl. Ödipus, weh, weh, o Weib, wer schaut noch jemals auf zum Herd Apollons, zu den Vögeln, die in Lüften rauschen, seit sie mir verkündet, daß meinen Vater ich erschlagen würde? Nun birgt die Erde ihn, und ich war hier und rührte keine Waffe. Wenn ihn nicht etwa die Sehnsucht nach dem Sohn verzehrt, dann freilich wär er doch durch mich gestorben. Im Hades, Polybos, und mit sich nahm er die Orakel alle, sie sind nichtig. Jokaste, hab ich dir dies nicht längst gesagt? Ödipus, jawohl, doch irrte mich die Furcht. Jokaste, nun lass nicht mehr dein Herz sich damit quälen. Ödipus, soll mich nicht der zweite Teil des Spruchs noch ängstigen? Das Bett der Mutter soll dich frech entweihen. Jokaste, was soll der Mensch noch fürchten, der ein Knecht des Schicksals ist, der blind in seine Zukunft hinschreiten muß? Er lebe, wie er kann, schon manchen hat ein böser Traum gequält, drum sei getrost, wer nichts dergleichen achtet, der trägt am leichtesten des Lebens Bürde. Ödipus, du hättest recht, vollkommen recht, wenn nicht die Mutter lebte, doch sie lebt, so muß ich beben noch, wie gut du auch gesprochen. Jokaste, hat dich des Vaters Tod nicht aufgeklärt? Ödipus, jawohl, und doch, sie lebt noch, und ich fürchte. Bote, wer ist's, um den du fürchtest? Ödipus, um Merope. Bote, wieso? Ödipus, auf sie bezieht ein grauser Spruch der Götter sich. Bote, darf ich ihn wissen, Herr? Ödipus, ja, hör, es hat dereinst Apollon mir gesagt, es sei mein Schicksal, meine Mutter zu freien und meinen Vater zu erschlagen. Deswegen miet ich längst die Vaterstadt. Ich hatte Glück, doch ach, das Süßeste es ist, der Eltern Angesicht zu schauen. Bote, deswegen also kehrtest du nicht heim? Ödipus, dass ich nicht meines Vaters Mörder würde. Bote, ich bin ein Segensbote, König, wie soll dich von dieser Angst dich nicht befreien? Ödipus, ha, könntest du's, wie wollt ich dich belohnen? Bote, zumal, da mich die Hoffnung zu dir führte, daß ich, wenn du zurück zur Heimat kehrtest, belohnet würde. Ödipus, doch ich kehre nie zu denen, die mich zeugten, heim. Bote, o Herr, du weißt nicht, was du tust. Ödipus, was meinst du, Alter? Sprich, bei den Göttern sprich. Bote, wenn ihretwegen du zauderst, heimzukehren. Ödipus. Weil ich fürchte, daß Phoibos sich als wahrhaft mir beweise. Bote. Daß du an deinen Eltern sündigest? Ödipus. Das ist's. Das ist es, was mich ängstigt. Bote. Nun, so wisse, ohne Grund und Ursach zagst du. Ödipus. Wieso? Da ich doch jener beiden Sohn. Bote. Weil Polybos dir nie verwandt gewesen. Ödipus. Wie? Polybos mein Vater nicht? Bote. Nicht mehr als ich. Ödipus. Als du? Bote. Er zeugte dich so wenig wie ich. Ödipus. Doch nannte seinen Sohn er mich. Bote. Weil er von mir dich zum Geschenk erhalten. Ödipus. Und dies Geschenk hielt er so wert? Bote. Weil er bereits seit Jahren kinderlos. Ödipus. Und wie kam ich an dich? Bote. Ich fand in einer Waldschlucht des Kithairons dich auf. Ödipus. Wie kamst du hin? Bote. Als Hirt mit meinen Herden. Ödipus. So, als Hirt, als Knecht um Lohn. Bote, als Retter deines Lebens. Ödipus, wieso? In welcher Not trafst du mich an? Bote, die Sehnen deiner Füße sagen dir's. Ödipus, warum gedenkst du dieses alten Schadens? Bote, ich löste die durchbohrten Häksen dir. Ödipus, ein schrecklich Zeichen meiner Kindheit das. Bote, von diesem Unfall hast du noch den Namen. Ödipus, von Vater, Mutter, bei den Göttern, sprich. Bote, ich weiß es nicht, doch der dich mir gegeben, wird's besser wissen. Ödipus. Wie? Du selber fandest mich nicht? Ein anderer übergab mich dir? Bote. Ein anderer Hirt. Ödipus. Und wer? Wie hieß er? Weißt du's? Bote. Ich weiß nur, dass er Knecht des Laios war. Ödipus. Desselben, welcher sonst dies Land beherrscht? Bote. Desselben. Ödipus. Lebt er noch? Ist er noch hier? Bote. Das müsst ihr, die ihr hier zu Hause seid, am besten wissen. Ödipus. Wer ist unter euch, der jenen Hirten kennt, von dem er spricht? Wer sah ihn auf den Fluren oder hier, sagt an, dies muß durchaus ergründet werden. Chorführer. Wahrscheinlich ist's kein anderer als wie jener, der auf dem Lande lebt und den zu sehen du längst begehrtest. Doch es wird dich hier am besten Jokaste wohl bescheiden. Ödipus. Frau, glaubst auch du, daß jener, den ich herbeschied, derselbe sei, den dieser meint? Jokaste. Wer meint, wen meint er? Achte nicht darauf, eitel Geschwätz, ich bitte, grüble nicht. Ödipus. Nach solchen Zeichen sollt ich mein Geschlecht nicht zu erforschen suchen? Ha, gewiß! Jokaste. Nein, bei den Göttern! Liebst du noch dein Leben, so forsche nicht. Genug, genug an mir. Ödipus. Fass Mut, dich wird es nicht beschimpfen, ob auch alle meine Ahnen Knechte wären. Jokaste. Und doch, ich flehe, folge, tu es nicht. Ödipus. Nein, nimmer, nimmer, bis ich dies durchschaut. Jokaste. Ich meine es gut, ich rate dir das Beste. Ödipus. Dies Beste eben ängstet mich schon längst. Jokaste. O Unglückseliger, erführst du nie, nie wer du bist. Ödipus. Wie lange währt es noch, bis jemand mir den Hirten bringt? Hier diese, lasst sich an ihren stolzen Ahnen freuen. Jokaste. Weh über dich, Verlornen! Dieses Wort hab ich dir noch zu sagen, keines weiter. Sie geht in heftiger Erregung in den Palast. Ödipus, der Bote, der Chor. Chorführer, sie ging von wildem Jammer fortgerissen. O König, daß aus diesem Schweigen nur kein schweres Leid sein Haupt erheben möge. Ödipus, es komme, was da will, ich bin entschlossen, mein Blut zu sehen, wie schlecht es auch erscheine. Doch jene Hoffart ist des Weibes Art, schämt meiner niedrigen Geburt sich wohl. Ich aber achte mich ein Kind des Glückes und werde nicht entehrt sein. Ja, das Glück ist meine Mutter, und verwandte Monde, sie maßen Großes mir und Kleines zu. Ein solcher bin ich und ein anderer nie. Was sollt ich zagen, mein Geschlecht zu sehen? Chorgesang. Bin ich Seher, bin ich Weise, so begrüßt mit lautem Preise morgen in des Vollmonds Scheine, Thebes Volk im Fest vereine dich, o heiliger Kithairon, denn Ödipus ist dein Sohn, Licht und Luft und Heil und Leben hast du freundlich ihm gegeben, darum preisen froh wir dich. Neige, Phoibos, gnädiglich uns dein Haupt mit Wohlgefallen, hörst du unsere Lieder schallen. Welche himmlische hat Leben dir, Ödipus, einst gegeben, hat in grünen Niederungen sie Apollon hold umschlungen, hat der auf den Bergen weilt, Pan die Fliehende ereilt, schenkte dich der Musen eine Bacchos einst im Lorbeerhaine oder ihm Kylenes Herrn? Bacchos weilt auf Bergen gern, in der Musen holdem Kranze, führt sie gern zu Spiel und Tanze.